Dr. Kenton mag keine bitteren Mandeln. Eine Kriminalkomödie von Holmer Attila Mück. Also bitte, Dr. Kenton, ich schwimme keinen Schritt mehr weiter. Wie sehe ich denn aus? Bin ich überhaupt noch als Mensch zu identifizieren? Mit viel gutem Willen, Milady. Oh, sehr charmant, sehr charmant. Wäre Ihre Taktlosigkeit nicht die Folge Ihres ehemaligen Berufes, müsste ich jetzt ernstlich böse sein. Aber wer als Gerichtsmediziner sein Leben lang mit den Scheußlichkeiten unseres Daseins konfrontiert wurde, dem muss notgedrungen jegliche Empfindung verkümmern. Ich danke für Ihr Verständnis, Milady. Außerdem sind wir bestimmt gleich da. Oh, warum bin ich nicht im Hotel geblieben und habe mit Major Coleridge und Mr. Hudson Tee getrunken? Bisher verlief doch unsere Reise so harmonisch. Selbst die Überfahrt nach Calais war ohne Sturm. Aber kaum hat unser Fuß den Kontinent betreten, zeigt sich der Himmel feindlich. Jedes Gewitter hört einmal auf. Oh, wer weiß, was uns dann erwartet. Die Apotheke. Hier ist es. Ach, na Gott sei Dank. Ich kam mir schon vor wie Odysseus, dessen Irrfahrten Sie Monsieur Garneau als Gastgeschenk mitbringen. Oh, Ihr Griechenfreund scheint den Staatspräsidenten zu erwarten. Licht durchflutet alle Gemächer. Ich denke, wir sind nicht avisiert. Natürlich nicht. Unser Besuch soll eine Überraschung werden. Na, so wie wir zugerichtet sind, wird uns das mühelos gelingen. Ah, er kommt. Ich werde ihn wie in alten Zeiten begrüßen. Salve, donec eris sospes multus numerabis amicos. Monsieur. Oh, excuse me. Wir hätten gern Monsieur Garneau gesprochen. Bitte, treten Sie ein. Sie sind Ausländer? So ist es. Aber wieso? England? Großbritannien. Pardon, Madame. Kann ich trotzdem Ihre Pässe sehen? Was soll das? Ein englischer Butler würde dergleichen Ansinnen nie an Gäste stellen. Was haben Sie denn, Doktor? Dieser Geruch. Na, also ich rieche nichts. Es ist nur ein Hauch. Bittermandel, eindeutig. Sie müssen die Nase eines Vorstehhundes haben. Aber bitte. Na, und was regt Sie daran so auf? Milady, dieser widerliche Geruch ist nach meiner Erfahrung ein höchst unheilvolles Omen. Ach, Sie sind berufsgeschädigt, Doktor. Monsieur, vielleicht haben Sie endlich die Güte, Monsieur Garneau, Lady Elliot und Dr. Kenton zu melden. Madame, ich bin Kommissar Pellier, Mordkommission. Großer Gott. Und kann Ihrem Wunsche leider nicht nachkommen. Das Omen. Ist mein armer Freund etwa... Nein, Monsieur. Es wäre auch zu schrecklich gewesen. Er ist der Mörder. Was sagen Sie da? Das glauben Sie doch nicht im Ernst. Das ist ja geradezu lächerlich. Wir fanden in seinem Schlafzimmer die Leiche einer jungen Frau. Ja und? Die zufällig seine Geliebte war. Ist doch kein Verbrechen. Die Welt wäre sonst voll von potenziellen Mördern. Sehr richtig. Nur hat nicht jeder Liebhaber Zugang zu solchen Leckereien wie Zyankali. Dass ich nicht lache. Hierzulande kann sich doch jeder pfiffige Dreikäse hoch mit LSD, Heroin und anderen Drogen eindecken bis an sein Lebensende. Und wer immer eine notwendige Verwendung für Zyankali hat, wird es finden. Monsieur. Garneau und ein Mörder. Er ist Vegetarier. Er vergreift sich nicht einmal an totem Fisch. Aber Apotheker und Zyankali, das kann gar nicht besser zusammenpassen. Einfältig ist das, Monsieur le Commissaire, fantasielos. Monsieur. Ich kenne Louis Garneau seit 40 Jahren und ich sage Ihnen, hier liegt ein Justizmord in den Wehen. Hier wird eine edle Seele zertreten. Monsieur, ich habe schon ein Dutzend solcher edlen Seelen erlebt. Sie haben ja keine Ahnung, was da zutage tritt, wenn man die Politur abkratzt. Abgründe, Monsieur, von denen Sie sich als Laie keine Vorstellung machen können. Glauben Sie? Wo befindet sich Monsieur Garneau? Wo er hingehört. Im Gefängnis. Jeffrey, Es ist wunderbar, einen Freund in der Not zu haben. Und es ist rührend, dass du mir helfen willst. Aber ich bin am Ende. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich habe sie noch nie verstanden und mich trotzdem nicht niederschmettern lassen. Jetzt reiß dich zusammen. Also nochmal. Du kamst vom Stammtisch... Und ging sofort in mein Zimmer. Und da lag Yvonne sanft schlafend. Ein Botticelli hätte es nicht schöner malen können. Na, wunderschön. Und dann? Ich setzte mich an ihr Bett. Und? Dort fand mich Claire, meine Haushälterin. Sie hat die Polizei benachrichtigt. Ich konnte es nicht tun. Ja, das ist alles. Tja, sag mal, wie lange kanntest du Yvonne? Vor 2 Jahren stellte ich sie als Apothekenhelferin ein. Und mit der Zeit kam es dann zu dieser Verbindung. Die lange Einsamkeit nach dem Tod meiner Frau. Ich du weiß musst dich nicht entschuldigen. Ich weiß nicht, ob du als Junggeselle verstehst. Nichts Menschliches ist mir fremd, Louis, wenngleich. Yvonne hätte bequem deine Tochter sein können. So etwas schafft gewisse Probleme. Es war eine wundervolle Seelengemeinschaft. So. Und wer hätte Interesse haben können, sie zu zerstören? Na, ich weiß es nicht. Es ist mir ein Rätsel. Sag mal, wer hat den Schlüssel zum Giftschrank? Ich natürlich. Wenn ich weggehe, schließe ich Ihnen meinen Schreibtisch ein. Yvonne wusste davon? Ja. Schreibtische sind leicht zu öffnen. Worauf willst du hinaus? Nun, wenn kein anderer ihr das Gift kredenzte... Man muss auch einen Selbstmord in Betracht ziehen. Aber warum sollte ich Yvonne umbringen? Sie hatte alles, was eine Frau sich wünschen kann. Alles? Na, aber ja. Geld, ein schönes Haus. Na, ich war auch sonst nicht kleinlich. Zum Beispiel, was ihre Freunde anging. Freunde? Jeffrey, Hand aufs Herz. Gehst du tanzen? Gott schütze, alter Junge. Bitte. Also sah ich drüber hinweg, wenn sie ins Mikado tanzen ging, weil ihre Freundin dort Bardame ist. Bibi, ein kleines Luder, das ich nicht leiden kann. Manchmal begleitete sie allerdings auch Pierre Montin. Wie alt? Ach, nicht, was du denkst. Der Junge ist 10 Jahre jünger als Yvonne. Also 28. Ich erinnere mich noch gut an dieses Alter, weil es so stürmisch war. Ach, ich bitte dich. Ich war mit Pierres Vater befreundet, bevor er starb. Der Junge leitet jetzt das Sägewerk und sucht hin und wieder meinen Rat. Wer sucht, der findet. Und du warst nie eifersüchtig? Jeffrey. Mein lieber Louis, es wäre nur zu menschlich. Aber deshalb bringe ich doch keinen um. Ach, mein Gott, auch du denkst, ich hätte... Ich denke nur, dass wir schnellstens den Mörder finden müssen. Und das werde ich. Oh nein, Doktor. Jetzt müssen Sie schon wieder Detektiv spielen. Wie haben Sie sich das vorgestellt? Sie sind fremd hier. Umso besser werde ich meine Recherchen betreiben können. Sozusagen als Spähtruppler im feindlichen Hinterland. Nur, alter Junge, gibt es wirklich nichts, was Sie an der Unschuld Ihres Kameraden zweifeln lässt? Im Grunde spricht doch alles gegen ihn. Was besagt das schon, Major? Die Kriminalgeschichte ist voll von diesen Fällen. Garnot ist die Inkarnation der Ehrlichkeit und ich kann nicht glauben, dass er es getan hat. Mit anderen Worten, Sir, Sie gehen wieder einmal nach Ihrem Gefühl. Lord Chesterbury, dem ich die Ehre hatte, 40 Jahre als Butler zu dienen, pflegte in derartigen Situationen zu sagen, Gefühle sind nicht nur schlechte Ratgeber, Sie sind auch Feinde der Vernunft. Na, jetzt sind Sie aber ungerecht, Mr. Hudson. Es waren immer die Gefühle unseres lieben Doktors, die ihn auf die Spur eines Verbrechens gebracht haben. Wenn auch der Täter ein anderer war, als er angenommen hatte. Auf jeden Fall werde ich mir die Haushälterin, die Bardame und diesen Pierre Montin vornehmen. Meine Freunde, bitte missverstehen Sie mich nicht, aber es liegt mir fern, Sie wegen meiner privaten Angelegenheiten weiter hier festzuhalten. Ich habe volles Verständnis, wenn Sie die Reise ohne mich fortsetzen. Na, das kommt überhaupt nicht in Frage, alter Junge. Wir sind Rentner, wir haben Zeit. Wer weiß, was uns im Sündenbabel Paris geschieht. Und wer hilft uns dann aus den Fängen der Apachen? Sehr richtig. Ich denke, die Aufklärung eilt. Trotzdem weiß man nie, wie sie sich entwickelt. Nun, Sir, dann werden Sie unsere Hilfe brauchen. Mr. Hudson, Sie wollen... Aber lieber Doktor, ich stelle mich natürlich ebenfalls zur Verfügung. Potsdamer, Milady! Getrennt marschieren, Verein schlagen wie beim alten Moltke. Stelle mich bedingungslos unter Ihren Oberbefehl, alter Junge. Ich muss schon sagen, Sie sehen mich gerührt. Schluss damit. Hic et nunc sind Nüchternheit und Taktik gefragt. Schlage sofort Lagebesprechung vor, Doktor. Sie geben uns Order, wer wen aufs Korn nehmen soll. Monsieur Pierre Montain? Ja, bitte? Mein Name ist Dr. Kempton. Ich komme aus London und... Was wünschen Sie? Nun, das lässt sich eigentlich sehr schlecht hier draußen besprechen. Pardon, bitte? Danke. Ich werde Ihre Zeit nicht unnötig in Anspruch nehmen. Ich bin auf einem Europatrip... Wenn Sie Platz nehmen wollen. Danke. Und hatte die Absicht, bei dieser Gelegenheit meinen Freund Louis Garnon zu besuchen. Da werden Sie sich ins Gefängnis bemühen müssen, Monsieur. Das habe ich bereits. Ach. Und ich muss sagen, ich bin erschüttert. Wer nicht? Ein Mann wie er und ein Mörder. Das ist geradezu bizarr. Allerdings... Wer ihn kennt, hält ihn eines Mordes nicht für fähig. Ach, Monsieur, nach den Geschehnissen frage ich mich, ob man das überhaupt von einem Menschen behaupten kann. Es kommt wohl immer auf die Umstände an, die jemanden zum Mord treiben, möglicherweise. Und welche wären das in diesem Fall, möglicherweise? Da bin ich überfragt, Monsieur. Merkwürdig. Pardon? Mein Freund Garnon sagte mir, dass Sie näher miteinander bekannt wären. Geschäftlich, Monsieur. Was die Intimsphäre anbelangt, nicht nur Engländer halten es für unschicklich, sie anderen gegenüber auszubreiten. Ach, Sie glauben, das Motiv einer möglichen Tat könnte dort liegen. Hören Sie, Dr. Kenton, wenn Sie zu mir gekommen sind, um zu erfahren, warum Garnon Yvonne Massadier umgebracht hat, haben Sie sich umsonst bemüht. Danach sollten Sie ihn selber fragen. Das habe ich. Und? Er konnte mir nichts sagen, weil er sie nicht ermordet hat. Behauptet er? Schwört er. Und das glauben Sie? Ja. Und zu Ihnen kam ich, weil ich dachte, Sie wären mir behilflich, seine Unschuld zu beweisen. Aber das kann ich nicht. Tut mir leid. Der Fall liegt klar. Alles spricht gegen ihn. Eines fällt mir auf. Sie schließen a priori eine Möglichkeit aus. Welche? Selbstmord. Yvonne? Ach, das ist ja absurd. Niemals. Die Bestimmtheit Ihrer Antwort lässt darauf schließen, dass Sie die Intimsphäre dieser Dame genau kannten. Wir waren befreundet. Ach ja. Ihr Ton misshagt mir, Monsieur. Bitte sagen Sie jetzt nicht auch noch, es wäre eine Seelenverwandtschaft gewesen. Sie sind ein junger Mensch, ein temperamentvoller Franzose dazu und der lässt sich nichts entgehen. Wenn Sie es selber sagen. Diese Meinung habt ihr Engländer mit den Deutschen gemein. Ich muss doch bitten. Pardon, Monsieur. Wahrscheinlich resultieren diese Ansichten aus der Tatsache, dass Ihren Völkern eine gewisse Lebensfreude mangelt, die wir besitzen. Das ist nicht fair. Ach, aber von einem Abenteuer zu sprechen, wenn es sich um Liebe handelt, das ist fair. Ja, ich habe Yvonne geliebt. Ich habe sie angefleht, Garnot zu verlassen. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Wusste er... Nein. Das heißt, vielleicht hat Yvonne an dem schrecklichen Abend mit Garnot gesprochen. Ich weiß es doch nicht. Ich weiß es nicht. Er hat mir nichts dergleichen gesagt. Ach, Monsieur, welcher Mann gibt schon zu, dass er Hörner trägt? Ihr Tee, Monsieur? Oh, wundervoll. Warten Sie ab, Monsieur. Tee ist nicht gerade eine Spezialität unseres Hauses. Machen Sie mich also nicht verantwortlich, wenn Ihnen die letzten Haare auch noch ausfallen. Ja, das wäre ja... Grauenhaft. Nein, ausgeschlossen. Dieses göttliche Getränk schadet weder Gesunden noch Kranken. Sind Sie sicher? Oh ja, das pflegte Lord Chesterbury auch immer zu bemerken. Lord Chesterbury, dem ich die Ehre hatte, als... Ein Freund von Ihnen? Ein Gentleman, dem ich sehr nahe stand. Mit einem alten Schloss natürlich. Oh ja, Chesterbury Castle ist wundervoll. Und da sind Sie in unser ödes Nest gekommen? Besuchen Sie hier Verwandte? Oh nein, ich bin sozusagen auf der Durchreise. Ja. Und was dieses Städtchen angeht, immerhin sorgt es für Schlagzeilen. Heute Morgen las ich im Le Monde, der Mörder saß an der Quelle. Oh. Und der Cornbach schrieb, Gift im Mandelgebäck, der süße Tod der Yvonne Massanguet. Und diese Schreiberlinge, sie stürzen sich wie Schmeißfliegen auf diese Tragödie. Sehr wohl. Und bringen doch kein Licht in das mysteriöse Dunkel. Dieser Garnot beteuert permanent seine Unschuld. Kennen Sie ihn? In einer Kleinstadt kennt jeder jeden. Gewiss. Dann war Ihnen wohl auch das Opfer keine Unbekannte? Nein. Noch ein Tee, Monsieur? Lieber nicht. Nun, wenn Sie mit dieser Yvonne befreundet waren, dann könnten Sie mir vielleicht Woher sagen... Woher wissen Sie? Ach, waren Sie nicht? Also, ich frage mich, was Sie das angeht. Erst quetscht mich die Polizei aus und jetzt kommen Sie. Wer sind Sie eigentlich? Excuse me. Ich vergaß mich vorzustellen. Hudson, London. Ach, jetzt verstehe ich. Monsieur le Commissaire kommt allein nicht weiter und hat Scotland Yard zu Hilfe geholt. Sie unterliegen einem haarsträubenden Irrtum. Mir machen Sie doch nichts vor, ein Engländer, der in einer Bar Tee trinkt statt Whisky. Sie sind ein Bulle. Oh, das mir, einem pensionierten Lord Butler. Lord Butler? Hier ist mein Pass. Oh, tatsächlich. Oh, mon Dieu. Und warum interessiert Sie dieser Mord so brennend? Jetzt aber die Wahrheit. Ich bitte, das kann ich nicht. Die Wahrheit. Nun, denn ich versuche... Ich versuche mich als Kriminalschriftsteller. Oh, Monsieur. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Ich schwärme für Krimis. So, ja, wenn Sie uns jetzt einen Whisky geben würden. Aber gern, Monsieur. Unter diesen Umständen sage ich Ihnen natürlich alles, was ich weiß. A votre santé. Cheers. Hm. Was war diese Yvonne für eine Lady? Oh, eine höchst attraktive und nicht dumm. Mhm. Mit Garnot lebte sie. Und was er ihr nicht geben konnte, das holte sie sich woanders. Oh. Zum Beispiel bei Pierre Montin. Also doch Mord aus Eifersucht. Das steht für mich bombenfest. Monsieur Garnot kam dahinter. Wirklich? Und brachte diese Yvonne um. Deswegen? Aber nein. Nicht? Garnot ist doch kein Narr. Er kennt seine Grenzen, Sie verstehen. Oh ja. Aber wer dann? Ach, da gibt es für mich zwei Möglichkeiten. Pierre, weil sich Yvonne nicht von Garnot trennen wollte. Warum das? Ja, wer gibt schon seine gesicherte Existenz auf, wenn man das andere auch so haben kann? Aber da wäre auch noch Claire. Die Haushälterin? Welch ein Land! Unvorstellbar, dass ich mich jemals an Lord Chesterbury vergriffen hätte. Sie wollten ihn doch wohl nicht heiraten? Mademoiselle Bibi. Aber Claire Garnot. Seit dem Tode seiner Frau hoffte sie darauf. Die liebe Yvonne ließ diese Hoffnung zerbröckeln. Nur kein Wunder, wenn Claire der Draht durchgebrannt ist. Übrigens, am Tage des Mordes traf ich sie, wie sie Mandelgebäck kaufte. An dem die unglückliche Yvonne starb. Oh. Himmlischer Vater, das wird ja immer verworrener. Oh, excuse me. Excuse me. Ja, was denn? Hudson? Major Coleridge, was machen Sie hier? Sie sollten doch im Hotel bleiben. Laut Order unseres Doktors habe ich die Etappe verlassen, um an der Front einzugreifen. Major, ich kann Ihnen die Mitteilung machen, dass Monsieur Garnot unschuldig ist. Alter Junge, davon sind wir überzeugt. Aber ich habe zwei vermutliche Mörder. Zwei, Sir. Na, großartig. Je mehr, umso besser. Gehen Sie jetzt ins Hotel, Hudson. Der Doktor recherchiert bei Monsieur Garnots Notar. Sie müssen das Stabsquartier übernehmen. Sie meinen den Telefondienst? Das ist keine Subordination, das ist ein Vertrauensposten, Hudson. Ich muss jetzt in die Buchhandlung da drüben. Sie gehört dem Bruder dieses Pierre Montaigne. Das Volk raunt sich da so allerlei zu. Werde mich an den Burschen auf Tuchfühlung ranrobben und dann Frontalangriff. Monsieur Montaigne? Ja, Monsieur? Womit kann ich dienen? Major Coleridge aus London. Oh, willkommen im schönen Frankreich, Herr Mon General. Ihr Name ist mir nicht unbekannt. Ist es denn die Möglichkeit? Und darum habe ich eine Frage an Sie, die delikaterweise persönlicher Natur ist. Na, nur zu, Mon General. Sie haben einen Bruder? Ja. Und stehen nicht in den besten Beziehungen zu ihm? Leider. Warum? Mon général. Sie sagten, nur zu. Er ist ein Ungeheuer. Er hat keine Seele. Und ohne Seele ist man keiner wahren Zuneigung fähig. Wie schon Augustin wusste. Ja, immerhin liebte er diese Yvonne Massadier. Menschen sind für ihn nur Werkzeuge. Gegenstände, die man benutzt und dann wegwirft nach Belieben. Auch Yvonne ist sein Opfer, ich weiß es. Ja, wollen Sie damit sagen, dass er sie... Ja. Der Ärmste wird plötzlich gefühlt haben, dass er nur des Geldes wegen zu ihr gekommen ist. Teufel. Sie hat ihn bezahlt? Sagen wir ab und an aus der Klemme geholfen. Garneau war ihr gegenüber finanziell sehr großzügig. Die Firma, die natürlich mein Bruder von unserem Vater geerbt hatte, er war ja sein Liebling, so lebenstüchtig, während ich als Kunstenthusiast das schwarze Schaf der Familie genannt wurde. Kurzum, die Firma hat dieser lebenstüchtige Mensch tief in die roten Zahlen gebracht. Na, ist ja gewiss bedauerlich, aber es ist ja doch kein Grund, seinen Bruder des Mordes zu bezichtigen. Auch wenn man einen Menschen zum Selbstmord getrieben hat, ist man ein Mörder. Selbstmord? Ich bin sicher, Mon General. Enttäuschte Liebe ist zu allem fähig. Was Sie da reden, ist doch Unsinn, Major. Und Sie sind ein Ignorant, Hudson. So geht das nicht weiter. Wir vergeuden unsere Zeit. Wenn wir weiter bösartigen Verleumdungen leichtfertig Glauben schenken, allerdings. Leichtfertig? Ich? Also das ist doch... Gentlemen, bitte, bitte. Muss ich Sie daran erinnern, dass wir, obwohl auf französischem Territorium, so doch immer noch Briten sind? Sir. Sir. Überprüfen wir noch einmal in Ruhe unsere bisherigen Ermittlungen. Was diesen Pierre angeht, so erscheint er mir doch etwas zu kühl, um einen Mord aus Leidenschaft zu begehen. Verzeihung, Sir, gerade kühle Naturen sind zu allem fähig, wenn sie die Liebe packt. Ach. Und nach allem, was mir Mademoiselle Bibi erzählt hat... Ich muss mich wundern, Hudson. Sir? Ein Mann wie Sie und lässt sich von so einer Dame einwickeln. Wahrscheinlich hatte sie selber ein Auge auf diesen Pierre geworfen. Das kann und will ich nicht glauben. Tröstlich, dass sie sich deshalb nicht das Leben genommen hat. Lassen Sie endlich Ihre Selbstmordversion fallen, Major. Yvonne wollte sich nicht von Garneau trennen und deshalb... Na, Sie glauben das hoffentlich nicht, Doktor. Doch, doch. Garneaus Notar teilte mir mit, dass sein Klient vor 3 Tagen in seinem Testament Yvonne als Universalerbin eingesetzt hat. Was? Geld bindet oft mehr als Liebe, Major. Also doch, Pierre. Nein, nein, ich glaube nicht. Ja, aber dann... Bleibt ja nur noch die Haushälterin, Claire. Es ist nicht von der Hand zu weisen. Sie wollte Yvonne aus dem Weg haben. Sie hat die Mandelplätzchen gekauft. Potsdamer, ich kapituliere. Himmlischer Vater, Lady Elliot, sie ist jetzt bei ihr. Ausgeliefert einer Messalina. Madame. Claire? Wird man ihn verurteilen? Ich fürchte ja, wenn nicht ein Wunder geschieht. Mein Gott. Ach, meine Liebe, ich habe noch eine Bitte an Sie. Sie mag vielleicht etwas ungezogen erscheinen, aber... Sehen Sie, als Lord Elliot noch lebte und wir in London ein großes Haus führten, da hatte ich eine Perle von einer Köchin. Oh, sie machte wundervolle Richmonder Törtchen zum Tee. Ja, ja, und seitdem schwärme ich für süßes Gebäck. Da ich nun, wenn auch auf etwas makabre Weise erfuhr, dass auch Monsieur Garneau ein Faible für dergleichen Geknabber hat. Mandelgebäck, nicht wahr? Ja. Schließe ich daraus, dass auch Sie eine himmlische Köchin sind. Nun, ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mich diese Köstlichkeit probieren ließen. Ich hole Ihnen etwas, Madame. Oh nein, nein, nein, nein. Es ging mir um Ihre Rezeptur. Da muss ich Sie enttäuschen, Madame. Monsieur wollte ja nur das Mandelgebäck vom Konditor. Ach, und das ist so gut? Monsieur war ganz verrückt darauf. Direkt eine Marotte, Madame. Immer musste ein Tellerchen davon auf seinem Schreibtisch stehen. Da drüben. Ach, teilte die unglückliche Yvonne diese Marotte mit ihm? Es war eine der wenigen Gemeinsamkeiten. Allerdings, die knabberte das Zeug abends im Bett. Und das brachte ihr an jenem Unglückstag den Tod. Madame. Oh, der arme Monsieur Garneau. Wie soll er nur beweisen, dass er das Gebäck nicht mit Zyankali gewürzt hat? Er hat überhaupt keine Chance. Aber er kann es doch gar nicht getan haben. Wir hatten ja kein Krümelchen mehr im Haus. Ich habe doch erst neues Gebäck geholt, als Monsieur bereits fortgegangen war. So, ja, nun, man könnte annehmen, Monsieur hat Yvonne von seinem heimlichen Vorrat ein Tellerchen auf den Nachttisch gestellt. Das hat er nicht. Ich, Madame. Oh, Claire, Sie haben? Ja, Madame. Als ich vom Konditor kam, da richtete ich ein Tellerchen für Monsieur und stellte es hier auf den Schreibtisch. Den ganzen Nachmittag war schon dieser Pierre bei Mademoiselle. Oh. Die saßen da drüben auf der Couch, tranken und benahmen sich sehr ungeniert. Und dann spielte das Tonband in einer Lautstärke. Ich hörte es bis auf mein Zimmer. Plötzlich wurde es verdächtig still. Nicht, dass ich neugierig bin, Madame, aber wenn Monsieur aus dem Haus ist, dann muss doch einer die Ehre des Hauses verteidigen. Ja, natürlich. Ich zog mich an und wollte hier nach dem Rechten sehen. Das Licht brannte, aber keiner war da. Mhm. Ich dachte, Yvonne wäre so unverfroren und hätte diesen Pierre mit in ihr Schlafzimmer genommen. Oh. Schnell nahm ich Monsieurs Gebäck vom Schreibtisch und ging leise nach oben. Hinter der Tür hörte ich Yvonne leise lachen und sprechen. Nicht, dass ich neugierig bin, Madame. Ah, nein, nein, die Ehre des Hauses. Ich weiß, liebe Claire. Ich hörte ganz deutlich, wie sie sagte: Sei unbesorgt, Pierre. Es wird uns keiner drauf kommen. Ach. Na, da habt ihr euch aber geirrt, dachte ich. Klopfte an die Tür und machte sie auf. Yvonne lag im Bett mit Schocking. Mit dem Telefonhörer in der Hand. Ach. Geistesgegenwärtig, sagte ich. Ich war eben noch einmal in der Küche, Mademoiselle, und da sah ich, dass ich vergessen habe, Ihnen Ihr Gebäck auf den Nachttisch zu stellen. Und sie sagte, vielen Dank, ich wollte mir gerade etwas holen. Das ist alles. Haben Sie das der Polizei erzählt? Nein, ich hatte doch Angst, Madame. Ich habe Mademoiselle das Gebäck gebracht. Aber Sie haben es nicht vergiftet. Kommen Sie, meine liebe Claire. Ich gehe mit Ihnen zu Monsieur le Commissaire. Wird er mir glauben? Er wird Ihnen dankbar sein, dass er nun den Fall abschließen kann. Das ist doch nicht möglich, Jeffrey. Yvonne und Pierre haben das Gebäck vergiftet, um mich damit umzubringen? Mich? Pierre hat bereits gestanden. Yvonnes Erbschaft sollte sein ruiniertes Geschäft retten. Nein, nein, nein, nein, das ist unfassbar. Mein lieber Freund, ich muss gestehen, dass ich bei meinen Recherchen diese Möglichkeit auch nicht ins Kalkül gezogen habe, was gelinde ausgedrückt einigermaßen peinlich für mich ist. Aber ich danke allen Göttern und besonders natürlich deiner Haushälterin Claire, dass nicht du das Opfer dieses Mordanschlages geworden bist. Was für ein Land, in dem sich die Mörder in ihren eigenen Schlingen fangen. Dr. Kenton mag keine bitteren Mandeln. Sie hörten eine Kriminalkomödie von Holmar Attila Mück. Dramaturg Barbara Winkler. Es sprachen Dr. Kenton, Eugen Schaub, Lady Elliot, Georgia Kuhlmann, Major Coleridge, Wolfgang Brunnecke, Mr. Hudson, Gerd Michael Henneberg. Bibi, Angelika Waller, Kommissar Fred Ludwig, Pierre Montin, Hans-Georg Thies, Charles Montin, Hans-Joachim Hanisch. Monsieur Garneau, Siegfried Seibt und seine Haushälterin Claire, Agnes Kraus. Schnitt, Barbara Mickies. Ton, Hans Blache. Regie, Ingo Langberg. Sie hörten eine Produktion des Rundfunks der DDR aus dem Jahre 1977.